Aus Anlass des 64. Jahrestages des Sieges im Großen Vaterländischen Befreiungskrieg wird das Museum über den Sieg im Vaterländischen Befreiungskrieg ununterbrochen aufgesucht. Allein im Juli besuchten über 70.000 Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee, Mitarbeiter, Werktätigen und Studenten aus rund 500 Einheiten, einschließlich der Kim Il-sung-Universität, des Ministeriums für Elektroenergie und der Staatlichen Akademie der Wissenschaften, das Museum.